Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Ich darf Herr Hamid Farouri herzlich begrüßen im Studio. Herr Farouri, Sie sind in Deutschland ansässig und arbeiten als Architekt. Ja, warum ich in Deutschland arbeite und lebe, das ergibt sich eben daraus, dass ich als Schüler in einer deutschen Schule, Armani-Schule, ein Abitur absolviert habe und dort habe ich ein Stipendium bekommen, kam nach Deutschland und habe dann hier Architektur und Städtebau an der Uni Darmstadt studiert. Und ich war auch immer motiviert, wieder nach Afghanistan zurückzugehen, weil ich ja vorhatte, in mein eigenes Land diese Aufgaben, die dort stehen, zu bewältigen. Und mit diesem neuen Wissen wollte ich natürlich auch meine Landsleute ein bisschen dazu helfen, dass die ihre menschliche Dasein ein bisschen menschenwürdiger gestalten können. Ja. Das war die eigentliche Gedanken und warum ich hier blieb, weil in Afghanistan, seitdem ich hier kam, eine ganze Menge verändert hat und es kamen verschiedene politische Regierungen und verschiedene politische Richtungen, die ich hier als Student nur so ein bisschen mitverfolgt habe. Und den Rest kennen Sie ja, dann kamen die Taliban und... In welche Zeit sind Sie von Afghanistan nach Deutschland gekommen? Ja, ich bin in 70er Jahren eigentlich von Armani-Schule nach Deutschland gekommen. Und das war natürlich ein großes Privileg, weil wir eigentlich in Armani-Schule damals 10 Fächer in Deutschsprache gelernt haben. In Sowjetzeit? Nein, das war während Zahir Shah. Also das heißt, Zahir Shah, Said und Daud war die Armani-Schule eine Schule, die von vielen deutschen Lehrern unterrichtet wurde. Selbst Logik wurde in Deutsch unterrichtet und wir haben sogar Goethe im Theater gespielt. Also das war schon eine sehr, sehr gute und sehr schöne Zeit gewesen. Und daher war für uns oder für mich oder meine Kommilitonen, die auch in der Zeit nach Deutschland gekommen waren, überhaupt kein Problem, den Anschluss in Deutschland zu finden. Und das kam auch mir zugute, dass ich sehr schnell einen Studienplatz bekam und auch sehr kurzfristig mein Studium an der Uni Darmstadt abgeschlossen habe. Wie kam die Interesse zu, also wieso wollten Sie Architektur studieren? Architektur habe ich deswegen, weil ich habe immer, als ich in Armani-Schule war, habe ich Deutsche Welle immer gesehen und habe gesehen, wie schön auch man eine Stadt gestalten kann. Und dieses Interesse war von Kind aus eigentlich mitgeboren. Und als ich hier kam, wurde ich dann natürlich mit diesem Problem auch direkt auseinandergesetzt. Und ich wollte immer ein Ingenieur werden. Und Architektur war für mich dann so, dass ein Ingenieur kann erstmal planen, gut planen und dann muss man eben auch eine sehr gute Detailplan machen, damit das auch umgesetzt werden kann. Und hier habe ich dann gelernt, dass Ingenieure auch eben abhängig von den Planern sind, ja. Und dann wollte ich natürlich als Planer erstmal tätig werden. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie erst beschlossen hatten, zurück nach Afghanistan zu gehen, aber Sie haben eher so in Vergangenheit geredet, es war geplant. Wie sehen Sie das heute? Ja, ich glaube, ich bin einer von den Ersten, dass ich 2003 wieder nach Afghanistan ging, als Afghanistan wieder durch die sogenannte Allianz befreit wurde von Taliban, wollte ich natürlich wieder zurückgehen und wollte dort auch eben mein Wissen, das ich hier erworben habe, dort einbringen. Und ich glaube, dass man auch dort sehr viele Möglichkeiten hat als hier. Ne? Und dieses Interesse ist immer noch authentisch da. Nun hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan leider in letzter Zeit ein bisschen verschlechtert, wo ich jetzt natürlich einige Projekte, wo ich dort auch schon angefangen habe, nicht mehr zu Ende führen kann. Ich muss halt abwarten, wie die Situation sich weiterentwickelt. Mhm. Aber das Interesse ist immer noch da und ich möchte gerne auch mit einigen Kollegen, die im Architekturbereich mit mir zusammen studiert haben, zusammen nach Afghanistan gehen, weil die auch beschlossen haben, dort neue Ideen zu entwickeln, die eben auch nicht so ganz westlich ist. Das sollte eben vor Ort dann untersucht werden und es musste auch eben Gebäudestrukturen gebaut werden, die mit dem Ort irgendwas zu tun hat, ja, und auch mit dem Materialien und mit dem Licht und mit Schatten. Und man kann natürlich nicht alle Sachen, was man im Westen gelernt hat, dort auch direkt umsetzen. Das geht ja gar nicht. Und ich glaube schon, dass hier eine große Sensibilität erforderlich ist, um diese afghanische Ressourcen, auch was im Baugebiet anbelangt, zu fördern und auch die Leute, die dort Jahrtausende Erfahrung haben, wieder in ihre Arbeit zurückzuholen, damit eben auch eine Alternative zu Westen gibt. Bevor wir zu Ihren Projekten kommen, Sie haben gesagt, dass Sie in 2003 dann zum ersten Mal sozusagen nach Afghanistan zurückgekehrt sind. Wie war Ihr Eindruck? Weil Sie waren jetzt fast, wenn ich von 70 bis 2000 erzähle, fast 30 Jahre waren Sie nicht dort. Nach 30 Jahren, wie empfanden, also was für ein Gefühl war das? Beziehungsweise was, wie sah dann Afghanistan? War das Afghanistan aus Ihrem Jugendzeit oder Kindheit oder? Ja, also das war ganz interessant, als ich erstmal über, sagen wir, Afghanistan mit Flugzeug flog. Ich habe gedacht, ich bin in so einer Mondlandschaft. Also ich habe keine Vegetation gesehen. Das war alles trocken und also das war mir noch nicht so bewusst, dass Afghanistan so total ohne Vegetation ist. Ich sagte, da gibt es immer grüne Oasen und so weiter. Als Kleinkind hatte ich natürlich Parmantal in Erinnerung. Das hat man früher als Kleinkind ganz anders in Erinnerung. Nun, als ich 2003 hinging und ich habe keinen einzigen Baum gesehen und das war sehr frustrierend für mich, ja, dass man einfach so einen Staub und Lehm und diese ganz viele Abgase von verschiedenen Autos und also diese viele Menschen, die in die Städten praktisch sich versammelt hatten, das gab es zur damaligen Zeit nicht. Und das war für mich eine völlig neue Situation. Und ich musste ehrlich sagen, hat mich auch unheimlich erschrocken. Ich bin sehr erschrocken, als ich diese Situation so vorfand. Ich habe die Erinnerung, die ich als Kind hatte, habe ich nirgendwo wieder vorgefunden. Ja. Das war alles zerstört, ja. Können Sie vielleicht erzählen, wer baut im Afghanistan und wer hat Kabul? Sie erzählen gerade von Kabul. Ja, ich bin eigentlich nicht nur in Kabul gewesen. Ich war in Herat gewesen, ich war in Jalalabad, ich war in Paktia, weil ich auch, während ich in der Schule, Amani-Schule gelernt habe, war ich auch in Schulferien in Paktia-Projekt als Konterpart gearbeitet, als Dolmetscher. Da war ein deutsches Projekt und ich hatte eine Sehnsucht, dieses Projekt wieder zu sehen. Aber und das gleiche Problem war auch im Jalalabad und Kabul. Ja, das war ein bisschen anders. Es ist halt so, Sie wissen auch, dass Afghanistan eigentlich im Norden völlig andere Stämme strukturiert sind. Im Süden sind mehr die Pashtunen. Und in Jalalabad ist von seiner Topografie und auch von seiner klimatischen Bedingung ein bisschen anders, milder. Und da ist auch diese Vegetation war natürlich ein bisschen da. Und aber was mich eigentlich sehr, sehr erschrocken hat, das war in Khost, dass diese ganze Wälder sind abgeholzt worden und es war überhaupt keine Bäume mehr zu sehen. Während als kleines Kind ich dort war, habe ich dann ein richtiges Wald dort vorgefunden gehabt und das war plötzlich nicht mehr da. Das gleiche galt auch für die Gebäudestrukturen, die in Kabul, und es gab Basare, funktionierende Basare, es gab auch so Altstadtstrukturen, es gab auch Neustadt. Diese alle waren nicht mehr vorhanden, weil alles zerstört war, ja. Gab es auch mehrere geschossige Gebäude in Kabul damals, als Sie Kind waren in Kabul? Ja, natürlich. Ich kann mich noch erinnern an ein Kino, Sinemai Pamir nannte man. Das war in Jadi Maiwand. Also das war eine relativ hohe, also für damalige Zeit eine sehr hohe Gebäude. Und ich kann mich noch erinnern an dieses Telekommunikationsministerium, das die Deutschen gebaut haben. Das war auch eine relativ hohe Gebäude. Aber 2003 war eigentlich alles im Prinzip in Asche verwandelt. Es war kaum Gebäude zu erkennen. Noch, also ich konnte Kabul nicht wiedererkennen. Das war so erschrocken. Also für mich war es, das war für mich eine völlig neue Erfahrung, diese Stadt wieder neu zu erleben, und zwar in dieser Art, dass ich vorher noch nie gedacht hatte. Und nach diesen Erlebnissen, beziehungsweise nach diesem Schock, was haben Sie etwas beschlossen, was dagegen zu unternehmen? Weil als Afghaner fühlt man sich ja auch irgendwie einigermaßen verpflichtet, was zu ändern, also ändern zu wollen. Das ist ja bei uns Afghanen meistens üblich. Ja, das war, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe in ganz Kabul 2 Tage mit Taxi rumgefahren, um überhaupt irgendwelche Gebäude wieder zu erkennen. Und plötzlich fuhr ich in KTC und habe diese Darulaman-Palast wiederentdeckt. Darulaman-Palast war während Amanullah 1924 bis 26 als erste Parlamentsgebäude gebaut, und das war eigentlich auch von deutschen Ingenieuren damals gebaut, und das ist eine wilhelminische Architektur, das natürlich auch ziemlich zerstört war, aber dennoch hat eine unheimliche Charme auf mich ausgeübt, und ich habe von Weitem gesehen und habe wieder das Gebäude erkannt, und mein erster Gedanke war, dieses Gebäude muss wieder aufgebaut werden. Und das war auch mein erstes Projekt, wo ich dann in Deutschland viel Arbeit geleistet habe, um Planung, also es gab keine Bestandspläne, wir haben also mit sehr vielen Schwierigkeiten, weil wir nicht wussten, ob Minen auch in diese Gelände vorhanden waren. Mit einigen jungen Afghanen haben wir Bestandsaufnahmen gemacht, und dann haben wir hier in Deutschland Pläne erstellt in digitaler Form und Modelle gebaut. Und dann sind wir mit diesem Modell 2003 nochmal nach Afghanistan gegangen und haben wir das dann dem damaligen Wiederaufbauminister Herr Amin Farhang vorgestellt, dass diese Gebäude sollte wieder als erste Parlamentsgebäude Afghanistan, weil ich natürlich große Hoffnung hatte, dass nach dem Zerschlagung der Taliban-Regime Afghanistan wieder sich eine neue Demokratie Richtung entwickelt, und das war meine große Hoffnung, dass diese neue Demokratie auch eine entsprechende Gebäude verdient, das auch wirklich Fundamente hat und auch ein Dach hat und nicht einfach so selten sind, wie man es so früher es eben von Beduinen kannte. Ne? Und das waren meine ersten Gedanken, und diese ersten Gedanken hat mich so inspiriert, dass ich dann eine städtebauliche Konzeption für den gesamten Stadtteil Darulaman gemacht habe. Mhm. Also und da ist es auch so, dass diese kontinuierliche Arbeit dann vorangetrieben habe. Ich habe dann eine städtebauliche Konzeption gemacht und habe auch diese ganze Grundstücke, die entlang dieser Darulaman-Allee lagen, durch so eine Art Bebauungsplan praktisch dem Minister für Städtebau vorgeschlagen, ob es nicht besser wäre, hier diese ganze Botschaftsgebäude vielleicht mal zu platzieren. Und die Regierungsgebäude sollte auch dort verlagert werden, damit wir die Altstadt, die völlig zerstört war, ja, damit man Platz hat, um dort wieder neue Wiederaufbaumaßnahmen betreiben zu können. Und das ist leider eben nicht gemacht worden. Und das zeigt auch, dass diese sogenannte Wiederaufbauversuche kläglich gescheitert sind, ja, in Kabul. Ne? Und man hat mit viel Geld alte Gebäude im Zentrum wieder aufgebaut, die keine funktionierende Kanalisation oder Wasserversorgung oder Toilettenanlage haben. Und ich habe mir dafür plädiert, wenn Afghanistan schon so zerstört ist, dann sollte man, wenn man aufbaut, so aufbauen, dass die zukünftige Generation auch davon Nutzen tragen kann. Ja. Und diese Echo wurde leider aber in einige Ohren fremdartig geklungen und haben dennoch das gemacht, was die eigentlich für richtig hielten. Ist der Wiederaufbau im Hand der Afghanen jetzt momentan in Afghanistan, oder die fremde Einheiten? Also ich muss jetzt mal sagen, dass Afghanistan eigentlich immer abhängig von außen ist. Die Geberländer haben in Tokio 2002 einiges versprochen, Afghanistan unter die Arme wirtschaftlich zu helfen, und haben auch viele Projekte versprochen. Aber es ist auch so, dass diese Länder natürlich die Gelder auch hier eigene Leute gegeben haben. Die haben gesagt, es gibt viele NGOs in Afghanistan unterwegs, ja, die im Prinzip immer dann auch wissen, welche Projekte man eigentlich beantragen kann. Und die Afghanen wurden von Anfang an in diesen Prozess gar nicht einbezogen. auch die Deutschen zum Beispiel, die eine ganz große Truppe, also diese GDZ zum Beispiel, ganz Eschborn ist in Kabul fast, die haben also die Leute hingeschickt und BMZ hat die Gelder auch zum großen Teil eben diese Leute gegeben und die haben dann im Prinzip ihre Projekte gemacht, was die für richtig hielten. Ich habe dann... Das heißt, dadurch bleibt auch das Geld praktisch in Hand dieser NGOs und es fließt nicht in afghanische... Ja, also ich muss Ihnen mal vielleicht Folgendes sagen, dass diese Gelder, die für Afghanistan bestimmt war, zum 80% wieder zurückgekommen ist, ja. Weil diese NGOs, die haben eine ungeheuer logistische Arbeit und die mussten natürlich die Büros in vornehmende Gegend in Kabul anmieten, die über 5.000-6.000 Euro gekostet hat, ein Büro und dann eben diese ganze Infrastruktur, dass die gebraucht haben, um überhaupt ein Projekt dort überhaupt voranzutreiben. Das hat natürlich das große Geld gekostet, ja, und die Afghanen blieben eigentlich außen draußen und die konnten mit diesen Projekten auch nicht viel anfangen. Genauso hat auch Herr Yazdani. Genau, wir haben auch ein Interview mit dem Professor Yazdani gehabt und er meinte auch, dass normalerweise das ganze Architektur oder von Afghanistan ist anhand der NGOs oder an der von außen, die Afghanen werden nicht mit reingebracht, obwohl es auch viele qualifizierte Afghanen gibt, die auch bereit sind zu helfen oder mitzuwirken und dadurch auch man in viele Hinsichten viel sparen auch kann, wie Sie jetzt sagen. Ja. Glauben Sie, warum ist das so? Ist das wegen fehlender Sicherheit, dass es in Afghanistan gibt, dass die Leute sich nicht trauen? Nein, es ist halt so, ich meine, Sie müssen auch verstehen, ich meine, wenn Indien 25 Millionen für Parlamentsgebäude, dann will natürlich ein indisches Projekt machen, ja. Und die Deutschen wollen eine, also zum Beispiel die Deutschen haben ein Zelt gebaut für Loy Jäger, ja. Also da muss man überlegen, GDZ ist eigentlich eine humanitäre, also hat eine humanitäre Seite und eine Profit, ja. Und diese Profitseite hat für dieses Zelt fast 8 Millionen Dollar ausgegeben. Das ist also völlig unverantwortlich für ein Zelt, die jetzt mal irgendwo steht, irgendwo in der Nähe von Universitätsgelände, die für die Loy Jäger gebaut wurde. Und diese ganze Logistik und so weiter kam alles aus Deutschland, ja. Und man hätte mit diesem Geld durchaus ein sehr schönes Gebäude bauen können, ja. Und das Problem für mich war überhaupt, ich konnte nicht nachvollziehen. Ich meine, gerade die Deutschen, die also nach dem Zweiten Weltkrieg ja ihr Land wirklich sehr, sehr gut aufgebaut haben. Ich dachte, dass gerade die Deutschen die Probleme Afghanistan sehr gut verstehen, ja. Ich meine, es wurde im Prinzip ohne eine Koordination, ohne einen Masterplan gearbeitet, ja. Das eine NGO wusste nicht, was der andere macht, ja. Und dadurch ist eigentlich auch viel doppelt und dreifach gemacht, obwohl das hätte vielleicht nur einmal richtig gemacht gewesen und das hätte auch allen geholfen. Und viel wichtiger ist, dass die jungen Afghanen überhaupt nicht an diesem Prozess beteiligt wurden. Man hat dann natürlich Fachleute irgendwo aus Türkei oder Iran oder Pakistan dann beschäftigt, weil die halbwegs noch eben Englisch konnten. Und die jungen Afghanen blieben aber eben draußen, ja. Ja, apropos Fachleute, wie würden Sie sagen, dass man die junge Afghanen diesem Fachwissen ermitteln sollte? Ja, wissen Sie, ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn in Afghanistan viel Schule gebaut wird. Aber ich bin unheimlich dagegen, wenn nur Schule gebaut wird, aber die Material und diese Schulstoff eigentlich nicht verändert wird. Verstehen Sie? Ich habe sehr oft plädiert, es muss nicht die jungen Afghanen alle studieren. Man könnte, wenn man die deutsche Modell nimmt, hier Berufsschulen gründen, dass die Leute handwerkliche Tätigkeiten lernen. Weil Afghanistan hätte in diesen 7 Jahren eine ganze Menge junger Afghanen als Handwerker produzieren können, dass sie eben diese Probleme selber lösen können. Man hat aber diese Probleme überhaupt nicht gesehen. Und heute sogar, ich habe jetzt seit 3 Jahren, habe ich bei BMZ einen Antrag auf eine Berufsschule für Bauberufe gestellt. Leider, die wird auch nicht beantwortet. Und das ist eigentlich das Problem, dass man zum Beispiel auch viele afghanische Intellektuellen, die in Deutschland studiert haben, mit viel Geld, ja, dass man denen auch nicht die Möglichkeit gibt, ihren Wissen in ihr eigenes Land wieder einsetzen zu können. Ja, ich meine, das wäre viel effektiver, kostet weniger und wird auch nicht große Opfer aufbringen auf deutscher Seite. Und das würde auch eine sehr gute Entwicklungshilfe, dass man eben die jungen Afghanen, die man ausgebildet hat, entsprechend in eigenem Land praktisch einsetzen könnte und dass die auch die Projekte vorantreiben können. Nun, es wird aber eben nicht nur die Deutschen, sondern die anderen sind genauso. Die geben natürlich die Verantwortung nicht aus der Hand. Die wollen natürlich selbst bestimmen, was in Afghanistan gemacht wird. Und das ist auch das Problem, was wir in Afghanistan haben, dass bis jetzt überhaupt kein vernünftiges Projekt realisiert worden ist. Ja, wir haben bis heute in Kabul, können Sie vorstellen, keine Meter Kanalisation. Ja, das ist eine Stadt, die 4,5 Millionen Menschen behaust. Und wir haben keine einzige Meter Kanalisation bis jetzt realisiert. Das ist ja völliger, also das ist wirklich beschämend, dass man also so viel Geld in Afghanistan gebracht hat und aber wirklich nur Dinge gebaut hat, wo manchmal ein Hindernis sein könnte. Ja, also man hat eben an die Bedürfnisse vorbeigeplant und vorbeigebaut. Und ich appelliere gerade an verantwortlichen Politiker, also hier langsam auch eine sogenannte Change in Afghanistan vorzubereiten, weil die jetzige, bisherige Leistungen, ich meine, die Deutschen haben zum Beispiel Polizei ausgebildet. Selbst der Steinmeier war in Kunduz und hat den Kopf geschüttelt. Ja, was haben die Polizisten dort überhaupt gelernt in diesen 6-7 Jahren? Gar nichts. Die können im Prinzip noch nicht mal die einfachen Griffe beherrschen. Ja. Und da hat man viel Geld investiert, hat man viel Personal hingeschickt. Und selbst die Truppen, die jetzt in Kunduz sind, die getrauen sich doch noch nicht mal von ihrer eigenen Kaserne rauszugehen. Ich finde, man hätte diesen Schwerpunkt auf zivile Wiederaufbau gesetzt. Da hätte die Deutschen eigentlich, die sowieso schon sehr beliebt sind in Afghanistan, eine ganze Menge dazu beigetragen, dass die Situation in Afghanistan, vor allem die Sicherheitsprobleme in Afghanistan, bisschen hätte besser sich entwickeln können. Denn jeder von uns weiß, wenn jemand Arbeit und Beschäftigung hat, dann wird bestimmt nicht zu Taliban wechseln. Ja. Und die jungen Afghanen, die werden mit $300 angelockt, ja, weil die nichts zu tun haben. Die sitzen den ganzen Tag auf die Straßen und keiner gibt denen eine Arbeit. Und das ist das Problem, was wir momentan in Afghanistan haben. Und das wird natürlich auch in Zukunft sein, wenn wir diese Menschen nicht mehr in diesen Wiederaufbauprozess integrieren. Nun, Deutschland und Amerika sind weit weg von Afghanistan. Was denken Sie, welche Leistung können die Nachbarländer im Afghanistan haben? Und Einfluss. Welche Einflüsse, ja. Ich glaube, das wäre fatal, wenn man Afghanistan isoliert von seinen Nachbarländern jetzt mal betrachten würde. Afghanistan ist in seiner Geschichte immer von außen angegriffen worden. Ja? Afghanistan musste sich immer verteidigen, ob das Russen, Zarenrussen waren, ob die Engländer waren, ob die jetzt die Taliban sind und die Perser haben auch von Westen. Und also es war immer Eingriffe von außen. Die Afghanen haben im Prinzip sich immer verteidigen müssen. Und die Situation hat sich bis jetzt nicht verändert, ja. Sie müssen überlegen, wenn die Probleme Kaschmir in Afghanistan gelöst werden sollte, dann hat das wirklich mit Afghanistan nichts zu tun, ja. Das sind ganz andere Probleme woanders, die eben die Austragung in Afghanistan gesucht wird. Und ich glaube, dass die Koordination zwischen Engländer und Amerikaner besser laufen sollten, denn die Amerikaner haben völlig andere Strategie als die Engländer. Und vor allem die Engländer bleiben auch in Südwesten Afghanistan und ich möchte gerne wissen, warum denn. Und da ist es eigentlich bis jetzt so, dass die Probleme am häufigsten sind. Im Norden hat sich einigermaßen, sage ich mal, normalisiert, aber gerade im Südwesten ist das Problem da und die Frage soll man stellen, warum? Ich habe also von einigen Kommandeure gehört, dass sogar die Taliban von Engländern unterstützt werden. Ich weiß es nicht, kann mir nicht das in die Hand auf dem Feuer legen, aber irgendwas muss was dran wahr sein, weil die NATO hat jetzt beschwert offiziell, dass einige Waffen, die den afghanischen so Militär gegeben, die plötzlich bei Al-Qaida zu finden sind. Ja, wie kommt das eigentlich? Also das ist schon abenteuerlich, was die eigentlich da unten machen. Und wenn so eine Zentralregierung wie momentan in Kabul so schwach ist und noch nicht mal in der Lage ist, überhaupt Informationen über eigenes Land zu haben, dann können Sie vorstellen, was da alles abgeht. Ne? Also jeder versucht natürlich, seine eigene Suppe zu kochen. Glauben Sie, dass das Afghanistan wird zu zweite Vietnam? Ich hoffe das nicht, ja. Aber ich denke, dass diese neue Administration in den USA vielleicht eine neue Hoffnung darstellen kann. Sie haben auch neulich 7000 Mann Verstärkung nach Afghanistan geschickt. Nein, das wurde beschlossen, ich habe es heute durch Nachrichten gehört, dass die der Obama-Administration 17.000 Soldaten, ja. 17.000 Soldaten 17.000. Nach Afghanistan schicken würde. Aber ich glaube nicht, dass das Problem in Afghanistan militärisch lösbar ist. Sehen Sie, wir haben eigentlich gesagt, dass Afghanistan nicht isoliert betrachtet werden in dieser Problematik. Wir müssen natürlich die Probleme Pakistan, Iran, Usbekistan, alles zusammen einfach gemeinsam sehen und dann ein gemeinsames Konzept entwickeln. Und ich glaube nicht, dass Afghanistan-Problem allein lösbar ist. Und das wäre auch völliger Irrsinn, wenn man jetzt versuchen würde, durch mehr militärische Präsenz dieses Problem zu beseitigen. Das würde sowieso nicht funktionieren. Ja, zurück nach Darmstadt. Sie haben auch in Darmstadt studiert. Können Sie vielleicht uns ein bisschen erzählen über diese Zeit, als Sie in Darmstadt waren? Sie sind direkt von Kabul nach Darmstadt geflogen? Ja, ich bin erstmal in München gewesen und von München aus, dann habe ich mich beworben an verschiedene Universitäten, unter anderem Berlin, München und Darmstadt. Und ich war auch in Berlin, München kannte ich und Darmstadt war für mich sehr angenehm, weil es sehr überschaubar war. Ich meine, wenn man aus Afghanistan kommt, ist man nicht gewohnt, so eine Millionenstadt zu wohnen. Und Darmstadt gefiel mir und ich bin auch sehr froh, dass ich in Darmstadt geblieben bin, weil ich eine sehr qualifizierte Ausbildung genossen habe. Ich habe sehr viele gute Kommilitonen, nette Kommilitonen gehabt, die mit mir dieses Studium wirklich auch begleitet haben. Ich habe sehr viel gelernt hier und ich bin auch die Technische Universität sehr dankbar, dass ich auch so eine kurze Zeit dort arbeiten konnte und mein Studium absolvieren konnte. Und ich habe beste Verhältnisse zu meinen Professoren damals gehabt. Und welche Professoren? Ja, ich habe bei Professor Benig, Bels, Becher, Seelinger, alle die Namen zu nennen. Und die waren wirklich hervorragende Persönlichkeiten. Und ich habe von denen sehr viel gelernt. Und ich glaube, ohne diese Wissen hätte ich auch diese Abenteuer Afghanistan nicht in Angriff genommen. Ich glaube, man kann nur dann in solche fremden Länder gehen, wenn man schon auch gut ausgerüstet ist mit einem Wissen. Und diese Wissen habe ich Gott sei Dank in Darmstadt erworben. Und ich möchte auch an dieser Stelle alle Beteiligten bedanken, dass ich eben heute das reflektiere, was ich gelernt habe. Dann begrüßen wir die Leute mit einem afghanischen Lied von dem Sänger Farhad Darya, der alle Welt begrüßt und sagt Salam Aleikum. Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflusst, dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau, die Stimme der Architektur. Wir haben heute eine Sondersendung, wo wir innerhalb 5 Stunden versuchen, das sehr oft erwähnte Land in den Medien, nämlich Afghanistan, näher zu bringen. Stimme der Architektur ist gerade im Gespräch mit Herr Hamid Farouri. Die Frage wäre, welche Perspektive sehen Sie für Afghanistan? Sie haben gerade uns geschildert, was momentan eher falsch gemacht wird in Afghanistan. Wie sehen Sie es oder was würden Sie denn ändern? Zunächst ist es so, warum das falsch gemacht worden ist, weil eben dort wirklich keine richtige Fachwissen da ist. Also viele Leute, die momentan, egal in welcher Kategorie dort tätig sind, die haben auch nicht entsprechende Qualifikation, eine Stadt zu bauen oder ein Gebäude zu planen. Die sind amateurhafte Leier, die eben versuchen, natürlich in kurzer Zeit irgendwo einen Namen zu machen. Meine Wunsch wäre, dass man eine dezentrale Planung für Afghanistan insgesamt ins Leben ruft, dass nicht nur in Großstadt Kabul alles gebaut zentriert wird, sondern dass man in kleine Provinzstädten wieder kleine Zentren, kleine Städten, die eben diese typischen Dorfcharakter hat, wieder aufzubauen, damit diese Menschen, die von diesen Dörfern in Kabul gekommen sind, sie müssen überlegen, dass momentan in einer Stadt, die für 800.000 Menschen gebaut worden ist, 4,5 Millionen Menschen wohnen. Das ist ja völlig, also die Stadt platzt von allen Nähten und dementsprechend ist auch die ganze hygienische Situation und auch die ganze Problematik, das mit dieser Verstädterung zu tun hat. Meine Version wäre, Fachleute hier heranzuziehen, das auch entsprechende Planung macht, und zwar nicht ins Zentralistische, wie es früher die Sowjetunion gemacht hat, sondern dass man dezentral bestimmte Regionen nach ihren Topografie-Situation analysiert und entsprechende Dörfer, Städte mit Infrastruktur versorgt, was Afghanistan unbedingt braucht. Das muss eine Grundlage da sein. Also man kann nicht mit einem Gebäude, die keine Kanalisation hat, überhaupt nicht viel anfangen. Das ist auch nur wirklich nur, das kommt mir gar nicht in den Traum, so ein Gebäude überhaupt zu machen. Ich habe sehr viele Aufträge in Kabul bekommen, schnell ein Haus zu bauen und habe gesagt, wie geht es eigentlich mit dem Entwässerung? Und ich sage, das wird schon irgendwann lösen. Ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, sowas mache ich nicht. Und was, wie wird es heute, bis heute, wie wurde es bis heute gelöst? Und ja, wissen Sie, ich war in Teheran. Teheran erstickte auch in diese Problem. Ich meine, diese Stadt hat eben auch die Problematik dieser sogenannte Entwässerung, Kanalisation nicht erkannt oder rechtzeitig nicht erkannt. Und dann wollten die eine U-Bahn-Trasse bauen. Dann hat man plötzlich festgestellt, was für Probleme auf jemanden zukommen. In Kabul ist auch noch nicht so weit. In Kabul ist nämlich so, dass selbst diese sogenannte moderne Gebäude, in Anführungszeichen, die jetzt gebaut worden sind, die mit alles mit grün Glas irgendwo kopiert worden sind, die haben noch nicht mal ein Entwässerungssystem. Das heißt, jeden Abend kommt ein Auto von Stadtverwaltung und leert diese ganze Fäkalien, und das kann ja wohl nicht sein, ja. Vielleicht diese Konzentration auf die Städte führt auch wiederum zu kulturellen Problemen, die ohnehin zwischen Dörfer und Städte im Afghanistan gibt, dass die dann Dorfbewohner die Kabuler als also Kabul als Sündenbabel sehen. Ja, ich würde sagen, also diese Notsituation. Ich meine, das ist halt so, dass in Dörfer, ich meine, selbst die Kabul, also ist es nicht so ein Zentrum, wie man sich aus westlicher Sicht. Ich meine, in Kabul hat keine haushaltsrechtliche Strom. Stellen Sie vor, 7 Jahre sind Milliarden, also insgesamt sind etwa 40 Milliarden Dollar nach Afghanistan, also laut Angaben von verschiedene UNO-Stellen. 40 Milliarden, wissen Sie, was 40 Milliarden ist? Mit 40 Milliarden hätte man Afghanistan blühend aufgebaut, ja? Ich verstehe es gar nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass bis heute keine einzige Konzeption für eine kleine Siedlung, die eben mit entsprechender, sagen wir, Logistik aufgebaut ist, dass man auch eine Grundlage hat, dass man erstmal eben die Boden untersucht, dass man die Kanalisation, danach eigentlich auch diese Gebäudestrukturen darstellt, das ist noch nicht vorhanden. Und ich denke, Kabul kann man nicht eigentlich mehr als eine Stadt bezeichnen. Kabul ist halt für mich so eine Kloaten von allen möglichen Gebäudenarten, die überhaupt nicht weiß, wann die zusammenbrechen, ja. Deswegen ist meine Hoffnung, lieber in kleinere Orten außerhalb Kabul neue Gebäude entwickeln, die typisch für diese Menschen sind, und die darf nicht auch fremdartig sein. Die müssen auch mit den typischen Materialien, die vor Ort vorhanden ist, zu bauen. Wissen Sie, warum in Kabul das Problem ist? Weil man den Zement aus Pakistan, weil einige Leute mit Pakistanis zusammenarbeiten, Geld von denen bekommen, Bakschisch bekommen. Und dann wird die örtliche Ressourcen völlig vernachlässigt, ja. Was ist der typische Baustoff in Afghanistan? Also Afghanistan ist traditionell eigentlich flach. Also man hat immer Flachbauten gehabt aus Lehm und man hat auch eben die Sockel mit Bruchstein. Afghanistan ist 90% aus Gebirge, verstehen Sie? wenn Champs-Élysées mit Kopfsteinpflaster also gebaut worden ist, ich frage die Afghanen nochmal, man hat so viel Gebirge, so viel Material vor Ort, dass die bis heute noch nicht drauf gekommen, dass man diese Material auch nutzen kann. Das verstehe ich auch nicht. Die verstehe auch die westliche Geberländer nicht, dass man sagt, diese Ressourcen müssen irgendwo langfristig auch bearbeitet werden. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass man die Sicherheit in Afghanistan erstmal unterstützt, aber die Sicherheit alleine kann das Problem, wirtschaftliche Problem Afghanistan langfristig nicht lösen. Die Afghanen müssen im Prinzip sich selbst ernähren und da muss eigentlich ein Konzept her. Wie kann man diese Ökonomie in Afghanistan anpacken, dass eine Wiedererschöpfung in Afghanistan bleibt, wo die Afghanen selbst irgendwas erzeugen und mit diesem Erzeugnis sich selbst befriedigen. Und das ist bis jetzt noch nicht auf dem Tisch. Und da brauchen wir natürlich auch Leute, die in diesem Maßstab denken. Und ich glaube, das könnte gerade hier die neue Generation, die heranwachsen, diese Probleme sehr schnell erkennen, wenn man denen die Chancen gibt. Die Afghanen, die hier sind, meinst du? Ich glaube, ich mache hier keinen Unterschied. Es gibt viele Deutschen, die genauso denken und dass die auch die Probleme ähnlich sehen. Ja, wir brauchen ein internationales Team. Es muss ja nicht nur Afghanen sein. Es kann Leute sein, die ähnlich denken, die ähnlich das Problem analysieren. Und dann kann man natürlich auch ein Land wie Afghanistan natürlich neue Impulse geben. Und man, wie heißt es für Sie schon, die Chance geben? Wie kann man denen die Chance geben? Wissen Sie, ich habe jetzt mit in Kabul schon 3 Seminare gemacht im Baubereich. Also wir haben Abiturienten von verschiedenen Schulen zusammengeholt und haben 3 Monate so einen Kurs gemacht im Bauwesen. Wissen Sie, die Leute waren so froh. Die möchten gerne was lernen. Die möchten was Fachliches lernen. Nicht nur einfach, dass man so einfach ABC sprechen kann, die möchten auch einen Beruf lernen. Und ich glaube, dass diese Phase ist reif für Afghanistan. Wir müssen jetzt für berufliche Bildung was tun. Wir müssen jetzt die Afghanen, die einigermaßen schon was können, die müssen wir ins Land holen. Ich meine, es gibt so viele Afghanen im Ausland, Exilafghanen, ob es in Amerika ist oder Europa, die hervorragende Ausbildung genossen haben. Diese Menschen sollte man heranziehen und denen muss man auch die Verantwortung geben. Und die können natürlich auch ein Konzept erarbeiten, mit den Kollegen aus Europa oder aus Nahost diese Probleme Afghanistan möglichst gemeinsam zu bewältigen. Und wobei da dann wieder die Frage der Sicherheit kommt. Wenn man viele dieser Afghanen anspricht oder beziehungsweise will, da fragt man sich ja, die Sicherheit ist da nicht gewährleistet. Deswegen vielleicht auch, dass man sagt, erstmal mal die Sicherheit sichern und dann kommen die anderen. Wobei ich persönlich auch denke, dass beides eher parallel laufen muss. Wie Sie es auch erwähnt haben, es wird gar nicht auf Städtebau und Architektur so gesehen, wird es überhaupt nicht geachtet. Ja, ich denke, die Sicherheit, was Sie gerade jetzt genannt haben, Sicherheit ist für mich auch ein Phänomen. Und ich glaube, die beste Sicherheit ist, wenn die Leute was zu essen haben in Afghanistan. Das ist meine persönliche Erfahrung. Die Leute gehen nur auf die Barrikade, wenn die überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ein Potenzial, die frei werden. Das ist ein Gewaltpotenzial. Das ist eine Verärgerung. Stellen Sie vor, Menschen mit 18, 20 Jahren auf die Straße stehen und nichts zu tun haben. Das kann langfristig natürlich ein großes Problem für diese Gesellschaft werden. Ich sage, das ist eigentlich die Aufgabe, das ist die aktuelle Aufgabe, wie man diese jungen Menschen wieder in eine Richtung bewegt, denen eine Möglichkeit gibt, ihren Potenzial dort anzuwenden, was zu lernen und für ihr Land was zu machen. Da ist meine Meinung ist so, dass es war noch nie Krieg ein Mittel der Frieden, ja. Krieg hat nie Frieden geschaffen, das ist auch, glaube ich, bekannt. Ich denke, man muss die Verhältnisse einfach im Auge haben. Man darf nicht nur einfach nur auf die militärische Lösung setzen, sondern man muss auch versuchen, den zivilen Wiederaufbau in Vordergrund zu schieben, weil langfristig ist die Sicherheit Afghanistan nur von ihren Bevölkerung und von ihren Strukturen abhängig und auch von ihrer Ökonomie. Ich meine, Afghanistan kann nicht jahrelang immer von Geberländern abhängig sein, ja. Und ich meine, die großen Probleme, die zurzeit gemacht werden, dass Strom von Usbekistan geliefert wird, ja, also das ist schon eine wieder eine Falle, ja. dass man, also jedes Mal, wenn die Usbeken keine Lust haben, dann schalten die aus, dann haben die Afghanen wieder kein Licht, ja. Und dieses Geld hätte man eigentlich für diese Naturressourcen, für Sonnenenergie, Sonnenkollektoren, für Windkraft. Wir haben momentan in Europa so viel Alternative und wir haben hier auch gelernt, dass man heute auf die alternative Energiequellen setzen soll. Afghanistan hat über 12 Monate Sonnenenergie. Ich habe bis jetzt überhaupt nicht verstanden, dass die Geberländer noch nicht mal solche Projekte inszeniert haben. Da fragt man sich doch, wieso man versucht, Afghanistan abhängig zu halten. Das heißt, Sie meinen, das gibt eine völlig falsche Wiederaufbaupolitik. Und man muss eigentlich erstmal sich mit menschlichem Potenzial, was da schon vor Ort vorhanden ist, nämlich die jungen Afghaner, die gerne Fachmänner und Frauen werden wollen, sich beschäftigen. Wie ist es, wenn man jetzt als junger Afghaner im Afghanistan sich weiterbilden? Welche Möglichkeiten gibt es in Kabul zum Beispiel für eine junge Afghaner oder Afghanerin? Wissen Sie, ich will jetzt mal Folgendes sagen. Also ohne ein Konzept geht es erstmal gar nicht. Ne? Also es geht in jeden Bereich. Also stellen Sie vor, Sie haben 5 Sack Zemente und 5 Backsteine und jetzt müssen Sie ein Haus bauen. Ja, also das ist in Afghanistan so ähnlich geht's vor, ne? Dass man irgendwo kriegt man irgendwas und jetzt muss man irgendwas machen. Ja, wo muss man anfangen? Ich sage, es musste zunächst ein Konzept, es gab für Deutschland auch einen Marshallplan, verstehen Sie? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Marshallplan und dann wurde natürlich dieser Marshallplan als eine sogenannte Hauptkommunikator, ne? Es war eine Koordination zwischen verschiedenen Bereichen da, wo man auch kontrolliert alle Wiederaufbaumaßnahmen. Wobei in Deutschland gab es nach dem Krieg schon Experten vorhanden, also im Deutschen auch, also deutsche Experten. Ja, aber es gab auch ein Konzept. Aber ich denke, glauben Sie nicht, dass es in Afghanistan keine Handwerker gibt? Es gibt schon diese Handwerker, nur wenn man diese Handwerker nicht die Möglichkeit gibt, dann stirbt dies aus, ja. Und Sie müssen überlegen, dass es in Afghanistan traditionell immer Familienbetriebe gab, gerade im handwerklichen Bereich. Die Alten sind ausgewandert, weil die in Afghanistan verfolgt wurden. Die jungen Leute sind jetzt wieder zurückgekommen und möchten gerne jetzt diesen Beruf weiter betreiben. Aber wenn die keine Aufträge bekommen, dann laufen die natürlich gerade auf die andere Seite. Das ist dieses Schicksal von vielen, sagen wir, Familien, die in Afghanistan ich selbst erlebt habe. Weil ich habe mit einem Projekt bei GDZ mitverfolgt, ja, gerade so eine Ausschreibung, verstehen Sie, so eine Ausschreibung ist so kompliziert, dass man wirklich einen Dolmetscher braucht, um das zu übersetzen, ja. Ich meine, in Afghanistan, wo man auch schon weiß, dass fast 80% Analphabeten sind, wie kann man überhaupt so einen Text einen Handwerker geben und der soll auch dafür einen entsprechenden Preis geben? Ich meine, das ist ja eben die falsche Methode, dass man einen Ausschreibungstext aus dem westlichen Sicht in Afghanistan bringt und da sollen die Leute ein entsprechendes Angebot abgeben. Also da muss man das eben vereinfachen. Und da muss natürlich ein Konzept, wie kann eine gesunde Wettbewerb in Afghanistan. Und dieser gesunde Wettbewerb findet aber gar nicht statt, weil die Leute, die das Geld haben, verstehen Sie, die kriegen auch den Aufträge, obwohl die überhaupt mit dem Fach gar nichts zu tun haben. Die kaufen sich dann wieder einen Subunternehmer und die Subunternehmer kauft sich wieder einen Subunternehmer. Das Ergebnis bedeutet, dass von diesem Auftrag hat 5 Leute schon irgendwie profitiert, obwohl die gar nichts getan haben. Also ein Teufelskreis. Das ist ein Teufelskreis ist und diese Leute, die das Geld haben, die geben auch die, also sag mal, die Leute, die in diese Ausschreibung, die kriegen auch Backschicht natürlich, ne? Je mehr Backschicht gibt's, umso mehr kriegst du in Aufträge. Und diese Aufträge verkauft er natürlich einen anderen und der verkauft wieder. Also das heißt, bedeutet, der Letzte, der dieses Projekt ausführt, der ist pleite, weil er überhaupt dieses Projekt mit dem Geld gar nicht ausführen kann. Und so sind jetzt 1000 Projekte in Kabul, die bis noch nicht zu Ende geführt wurden, weil eben an diesem Projekt viele Leute sich bereichert haben, aber nicht an dieses eigentliche Projekt. Das Haus Afghanistan fällt das Fundament. Wie kann man das bewältigen, dieses Problem? Ja, ich habe vorhin eben das Beispiel ein Haus ohne Fundament vorgetragen. Die Entwicklung in Afghanistan ist so ähnlich. Also da unten ist keine Fundament, oben versucht man irgendwas draufzubauen. Und jeder, der das mit dem Bauen zu tun hat, weiß, was da passieren kann. da wird irgendwann zusammenstürzen, ja. Ich denke, jede Gesellschaft braucht eine fundierte Grundlage, um überhaupt darauf weiter aufzubauen. Und ich sehe momentan in der Entwicklung Afghanistan diese Grundlage noch nicht. Und meine Befürchtung ist, dass alle Bemühungen eben auch wieder scheitert, weil man eben auch Leute, die vielleicht diese Fachwissen haben und vielleicht auch in eine oder andere Stelle irgendwas bewirken wollen, nicht man dran lässt, weil da ist eben diese Vetterwirtschaft und jeder versucht, seine Verwandte in diese Verantwortung zu bringen, obwohl die mit dem Fach gar nichts zu tun haben. Ich meine, einige Minister kennt man ja, die sitzen in bestimmte Positionen, obwohl die gar nicht die Qualifikation dafür haben. Und so nach unten ist genauso. Ne? Also die erste Methode wäre, dass man hier ein vernünftiges Konzept entwickelt, in welchem Bereich, ob das jetzt in landwirtschaftlichen Bereich ist, zum Beispiel auch Drogenbau. Milliarden werden jetzt für Drogenabbau im Prinzip investiert. Man hätte diese Probleme auch leichter lösen können, indem man so eine landwirtschaftliche Produktion in Afghanistan für 3 Monate vielleicht mal als Pilotprojekt realisieren können. Das wäre vielleicht viel effektiver gewesen. Dann hätten die Bauern auch gesehen, wie man überhaupt einen solchen Boden anders nutzen kann. Aber nur einfach reden und nichts tun und dann eben die Verantwortung anderen überlassen, das funktioniert nicht und gar nicht in Afghanistan, weil Afghanistan ist von ihren Struktur auch eben so, dass die Menschen sich nie richtig an Gesetzen gehalten haben. Gerade im Südwesten war es immer so, dass die Leute relativ frei rumliefen und haben auch keine Gesetze geachtet. Und das macht jetzt natürlich im Norden und Westen auch Schule. Ne? Und wenn keine starke Zentralregierung gibt und keine Exekutive, dass diese Gesetze auch entsprechend durchführt, dann gibt es so eine Anarchie. Ja? Und ich fürchte, dass diese Situation sich verschlimmert, wenn jetzt plötzlich nicht neue Aspekte in Wiederaufbau Afghanistan herangeholt wird, vor allem eben auch von den Akteuren wie USA oder diese westliche Allianz, die momentan schon Träger dieser Gesellschaft sind. Ja. Sie sprechen ja von Fundamenten. Kann man nicht von der traditionellen Bauweise Afghanistans was lernen? Sind die jetzt vorhanden? Weil vorher hat es ja auch städtebaulich gesehen, denke ich mal, in Afghanistan gab es ja was. Ja, es ist halt so, Sie wissen also, in Afghanistan ist auch wie viele andere Schwellenländer, die kopieren gerne westliche Bauweise. Also Beton bevorzugen anstatt Lehm, obwohl Lehm auch schon in Westeuropa nachweislich beste Baumaterial ist, ja, weil eben das atmet und man hat natürlich, mit Lehm kann man sehr gut formen. Aber diese Tradition langsam ist am Sterben, weil viele junge Afghanen gehen von ihren Dörfern weg und diese alte Gebäude bleiben natürlich leer und mit der Zeit werden die auch total herunterkommen und keiner pflegt das. Und ich glaube, das muss wieder eine neue Besinnung, dass Afghanistan auch eine eigene Kultur, eine eigene Tradition hat. Das muss verstärkt jetzt mal in kulturelle, aber auch in architektonisch städtebauliche Situation hineinkommen. Da müssen auch Leute sein, die eben an solche Gebäude als gut und richtig bezeichnen. Und ich habe also in Kabul Gebäude entdeckt, das mit so Lisenen, also 3 Zentimeter Lisenen und 5 Stockwerke mit Glas also aufgebaut haben. Da braucht nur eine kleine Erdbeben zu kommen, dann ist alles kaputt. Das, ja, aber diese westliche Architektur, das entspricht ja auch nicht der afghanischen Kultur, beziehungsweise auch Lebenskultur, Wohnkultur. Wie gehen Sie denn damit um? Wissen Sie, die Leute, das Bauern, die sind also einfach so, dass sie schnelles Geld verdienen wollen. Die möchten natürlich Büro haben, die wollen Einkaufszentren haben, möglichst schnelles Geld machen und die werden sowieso nicht in Afghanistan bleiben. Die haben dann ihre Häuser in Dubai oder in Westeuropa. Also die Leute, die diese Gebäude gebaut haben, die haben alle in Afghanistan überhaupt keine Wurzel. Die machen nur, weil dort eben diese Gesetzlücken entdeckt haben, dass man dort sehr viel Geld verdienen kann und sehr schnell Geld verdienen kann, weil es keine Kontrolle gibt, weil es keine Exekutive gibt. Und dann gehen die auch über die Leichen, ja, und die beachten alles nicht, was eigentlich beachten müssten, ja. Und insofern gesehen, muss ich jetzt sagen, also dass diese sogenannte Gesetzeslücken hat auch einige Leute eben zu großen Macher in Kabul gemacht, die jetzt verschiedene Gebäude kreieren und so, wie eigentlich denen passt, ne? Und die Ministerien können nichts sagen. Und selbst in Ministerien sind widersprüchliche, zum Beispiel zwischen Stadtverwaltung Kabul und Ministerium für Städtebau ist ein Konkurrenzkampf. Ja, einer gibt den anderen nicht nach und jeder macht das, was er eigentlich für richtig hält. Also da ist keine Koordination zwischen den einzelnen Ämtern auch. Ne? Und dann kommt dazu eben diese Korruption, die sehr stark verbreitet ist. Und jeder, der viel Geld hat und viel schmiert, der darf auch alles machen. Und so kommen natürlich plötzlich in Kabul oder woanders auch plötzlich völlig neue Erscheinungsbilder in Städte, die mit afghanischer Tradition gar nichts zu tun haben. Also das hört sich sehr chaotisch an. Ein Land, als ob man von einem Land ohne Gesetze sprechen würde. Jeder macht das, was er will. Keine Zusammenarbeit, keine gemeinsamen Ziele. Ich meine, eigentlich, wenn man jeden Afghanen fragen würde, würden die sagen, ja, wir wollen eigentlich Frieden, wir wollen das Beste für unser Land. Wenn man das Beste für das Land will, wenn man für Entwicklung ist und für Frieden ist, wieso dann diese Auseinandersetzungen, wieso arbeiten die nicht zusammen? Ja, die Sehnsucht ist verständlich. Ich habe auch viele Leute getroffen, dass die Sehnsucht haben. Nun, die Macher sind nur ein paar, ja, ein paar vereinzelten Leuten, die sehr Macht und sehr viel Einfluss haben, so wie früher diese Mafia in Italien, ja. Die sind alle sehr gut organisiert, also die lassen auch keinen in die Karten reinzuschauen. Die machen in Kabul eben alle Wirtschaftszentren ein nach dem anderen. Und die kleinen Leute, die bleiben sowieso draußen. Und diese Sehnsucht kann ich sehr gut nachempfinden. Aber die können nicht dran ändern, weil die sind die Macher, weil die das Geld haben und die haben auch die politischen Mandanten, ja. Und da sind einige Minister schon dran beteiligt, ja. Das ist das eben, dieses Phänomen, dass Afghanistan momentan noch nicht eine Nation ist, ja. Afghanistan ist von ein paar vereinzelten, entschuldigen, wenn ich diese Begriffe jetzt mal verwende, Gauner jetzt mal beherrscht werden, ja. Und das ist sehr, sehr abenteuerlich. Und ich weiß es auch nicht, wenn die Entwicklung so weitergeht, ob Afghanistan jemals wieder so eine richtige Frieden erleben kann. Ja, weil die Leute wollen natürlich mit allen Macht versuchen, ihre Position zu verteidigen. Sie haben auch den Begriff national, also Nationalstaat erwähnt. Wie sehen Sie, wie reagieren Afghaner auf diesem Phänomen? Sehen sich als eine Nation und also Südafghaner, Nordafghaner, die Leute aus Herat und Kabul. Wie ist das Kommunikation zwischen Afghaner? Wissen Sie, also früher, als Afghanistan eigentlich ein großes Land war, Ariana hieß es, also diese Unterschiede gab es ja nicht zwischen Afghanen, Pashtu oder Usbek oder West oder West, Ost. Das ist eine Erfindung von Europäer. Die Europäer haben natürlich mit ihrer Strategie, eine gegen anderen auszuspielen, natürlich lange gut durchlebt. Ne? Ich meine, die Engländer, als die in Afghanistan waren, das ist auch nicht so leugnen, dass selbst ein König ein Engländer war oder eine Mullah, der in eine Moschee jahrelang gebetet hat, das war ein Engländer. Also das heißt, es kommen von außen immer irgendwelche Figuren, die verbreiten immer diese Konflikte. Und dann wird das natürlich auch ausgetragen. Auch das ist ein Phänomen, das mit afghanischer Kultur gar nichts zu tun hat. Ich meine, es gab Mullahs, die Engländer waren. Immer. Ja, ja. Das ist in afghanischer Geschichte schon ziemlich deutlich, dass selbst ein König sogar aus England war, hat nur einen Bart, ja. Das war die einzige, was afghanisch war. Aber Sie sehen, Afghanen, die eigentlich ein sehr niedrige Bildungsniveau haben, die sind natürlich für solche Propaganda sehr schnell zu begeistern, ja. Also es war immer so, dass man Afghanistan als Pufferzone, und das konnte man nur dann erreichen, wenn man einen gegen anderen aufgehetzt hat. Dann konnte man ruhig regieren, ja. Und das ist natürlich ein Phänomen, die auch von außen nach Afghanistan gekommen ist. Jetzt ist natürlich das Problem, wie kann man das langfristig lösen? Das kann nur langfristig gelöst werden, wenn auch ein gewisses Bewusstsein in der Gesellschaft da ist, wenn man auch eine Verantwortung für dieses Land hat. Interessant war für mich eigentlich die Erfahrung mit einem Taxifahrer. Als ich in Kabul mit einem Taxifahrer unterwegs war, habe ich gesagt, wie geht's Ihnen? Er sagte, also warum fragen Sie mich? Habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt seit so vielen Jahren nicht in Afghanistan und ich komme, wollte gerne mal von Ihnen, so, Sie sind doch hier. Sagen Sie, er sagte mir mit, also sehr erstaunt, sagt, wissen Sie, mir ginge viel besser, wenn Afghanistan einen Besitzer hätte. Also das heißt, also der hat mir diese ganz einfache Sprache mir so verstehen gegeben, dass Afghanistan momentan besitzlos ist. Also jeder hat in Afghanistan einen Einfluss und es gibt eher eine Einheit. Es gibt keine nationale Einheit, was man als Nation bezeichnen kann. Und das ist auch das Problem, was Afghanistan vielleicht langfristig zu lösen hat. Ne? Wie kann man aus diese viel unterschiedliche heterogenen Gruppen eine Nation schmieden? Und das wird natürlich eine Herkulesaufgabe sein. Und das kann meines Erachtens kann nur erstmal in eine wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen, wenn alle ihre Vorteile dort sehen, wenn die alle gemeinsam davon profitieren. Weil ich denke mir mal, es sind ja auch mehrere Generationen, die mit diesen Gedanken oder mit diesen Werten aufgewachsen sind. Denn diese verschiedenen Ethnien und diese verschiedenen Stämme gibt es ja seit Jahrzehnten. Ja, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht in Afghanistan so im Süden waren, also diese Momen-Leute oder zum Beispiel einer aus Nangarhar oder einer aus Paktia, ja, oder einer aus Kandahar. Das sind alle Pashto-sprechende Menschen. Und dennoch haben die ganz unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Arten, miteinander umzugehen. Das wird zunehmend kultiviert, je mehr man in den Grenzbereich geht. Ja. Also in Grenzbereichen werden natürlich diese Problematik noch viel stärker zu spüren sein. Zum Beispiel in iranische Grenze, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die Afghanen hören, dann machen die alles zu. Und in Khyber Pass sind die alle Afghanen, ja, willkommen. Aber auch ganz bestimmte Leute willkommen. Einer, der vielleicht von Kabul kommt, der ist nicht so willkommen. Also man versucht hier diese Unterschiedlichkeit auch ganz klar nach außen zu zeigen. Also das ist nicht so, dass man jetzt mal sagt, ach, das ist so. Diese Unterschiede wird gepflegt und kultiviert sogar. Genau, deswegen sage ich ja, vielleicht auch der Begriff, wie Sie gesagt haben, wir brauchen den Herkules, der das abschafft, weil das sind mehrere Generationen, die mit diesen Gedanken, mit diesen Unterschieden aufgewachsen sind. Und ich denke nicht, dass die einfach so einfach das Ganze tolerieren oder das Afghanistan als eine Einheit sehen, weil ich sehe immer diesen Unterschied zwischen, wenn ein Pashtun mit einem Farsi-Saban, also mit einem Dari spricht, oder wenn jemand aus Paktia kommt und mit jemandem aus Herat spricht. Es gibt immer diese Konflikte. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Witze, wo sie sich gegenseitig fertig machen in diesen Witzen. Und das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen in Afghanistan beseitigen kann. Wissen Sie, die Witze gibt es auch in Deutschland zwischen Bayern, also es gibt diese bayerische und preußische, ne? Also das ist eigentlich sehr amüsant, aber die sind, wenn es drauf ankommt, ein Volk, ja, und die sind einer füreinander da. Meine Hoffnung setze ich auf die junge Generation Afghanistan. Also meine einzige Hoffnung, diese Herkules wird sehr wahrscheinlich auf die Schulter der jungen Afghanen getragen werden. Ich hoffe, dass durch diese Weltoffenheit der jungen Menschen, die ein Teil vielleicht auch in Europa waren oder auch ein bisschen gesehen haben durch diese verschiedenen Weltanschauungen, dass man dort vielleicht diese Konflikte überwinden kann und wieder so eine Nation finden kann. Also ich denke, dass diese alte Stämme, die, sagen wir, also alles, was über 50, 60 ist, den kann man ja nicht auch klar machen und denen auch sehr schwer zu vermitteln, dass eben eine Nation ist und dass jeder für den anderen da sein soll. Aber ich denke, Afghanistan-Bevölkerung, wenn ich so richtig gelesen habe, ist etwa 60% junge, also mit 20, 25 Jahre. Und das ist ein Potenzial, wo mir eigentlich Hoffnung gibt, dass in Afghanistan auch wenn diese Generationen heranwachsen und auch die Macht übernehmen, dass die vielleicht diese Konflikte überwinden können. Und dass Afghanistan auch irgendwann mal ein Volk wird und eine Nation wird. Wobei das kann auch zu Konflikt führen oder das in der Öl auf Feuer gießen, also dass es so viele junge Leute in Afghanistan gibt, das kann schon auch ein Potenzial für weitere Konflikte sein, dass sie, wenn sie, wie Sie auch erwähnt haben, wenn diese Leute keine Arbeit bekommen und dann die Seite wechseln. Ja, ich denke, das ist halt momentan vielleicht so. Ich meine, ich habe in Iran auch gesehen, dass dort auch die jungen Menschen überwiegend zu den Alten sind und trotzdem die Alten die Strukturen fest im Griff haben. In Afghanistan ist aber so, dass ich im ländlichen Raum, also merkwürdigerweise, eine völlig andere Mentalität erlebt habe. Da sind die Leute sehr vorkommen, sehr höflich. Und ich denke, das ist eigentlich die Stärke. Und da muss man auf diese Stärken aufbauen. Die Großstädte sind, also meiner Meinung nach, ziemlich verseucht, ja, in jeder Hinsicht. Also man muss dann die Entwicklung dieser Randgruppen nicht vernachlässigen. Ich denke, das ist eigentlich die Chance, von Afghanistan dezentral wieder zu einer Einheit zu führen. Ja, also es geht nicht von Kabuler Zentralregierung nach außen, sondern es musste von außen nach innen kommen. Dieses Spiel, wenn es gemacht wird, dann denke ich auch, dass dieses Problem, dieser Konflikt, was Sie eben genannt haben, langfristig sich auch lösen kann. Es ist eben so, wir müssen Zeit haben und die Jungen müssen Geduld haben und die Jungen müssen erst lernen, wie man mit so einer Verantwortung umgehen kann. Ja, viele aus meiner Generation, die in Afghanistan vielleicht nur einen Teil ihres Lebens gelebt haben und alle Veränderungen in dieser Gesellschaft nicht hautnah miterlebt haben, die haben auch eine gewisse Distanz zu der ganzen Entwicklung. Ja, ich kann viele junge Afghanen, die in Deutschland, in Amerika oder sonst in Europa begegne, mit denen habe ich überhaupt keine Konflikte, mit denen komme ich auch sehr schnell zu einem Ergebnis und die wollen alle Afghanistan ein freies Land und ein schönes Land und Afghanistan ist wirklich ein schönes Land. Ja. Und ich denke, es braucht Zeit, um diese Wunden, also jetzt mal zu überwinden und zu einer Einheit zu kommen, aber dazu muss man natürlich Instrumente haben, dass diese Menschen auch in einen Strang ziehen können und das bedeutet, dass wir denen auch die Verantwortung übergeben sollen. Sie reden ja von jungen Afghanen, die die Verantwortung tragen sollten. Meinen Sie mit den jungen Afghanen die jungen Afghanen, die in Afghanistan sind oder auch die im Außen? Ich denke, also in Universität Kabul, als ich dort war, also da habe ich auch keine großen Diskrepanzen festgestellt. Also die Denkweise ist sehr, sehr, also die Übergänge ist nicht so hart. Ne? Man verständigt sich sehr schnell miteinander. Also da habe ich also keine großen Probleme gesehen, also ob das jetzt in Europa ist oder in Kabul selbst. Die Sehnsucht ist danach, dass wir auch wie alle anderen Nationen eine Nation werden und die sollten ihr Problem selbst lösen und nicht immer langfristig in Händen der anderen überlassen. Ja. Weil wir jetzt über den jungen Afghanen sprechen und Sie haben ja auch über die Offenheit der Afghanen gesprochen. Halten Sie oder was ist Ihre Meinung zu den neuesten Nachrichten über diesen Fall in Hamburg, der eine junge Mann, der seine Schwester umgebracht hat? Ja, wissen Sie, also es passiert überall immer irgendwo, einer dreht immer durch, also man kann das aber nicht verallgemeinern. Also ich denke, das ist vielleicht, ich hoffe, dass eine Ausnahme ist, ja. Aber auch hier werden bestimmte Traditionen ausgelebt. Ich denke aber, dass die Mehrheit nicht so sind. Also das ist leider Gottes passiert. Es ist auch eine Schande, dass solche Leute, die hier sozialisiert sind, dass die auch nicht merken, in welche Terrain sich zu bewegen haben. Aber es ist ungeheuer wichtig zu sagen, dass alle Afghanen nicht so sind und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit allen, die hier langfristig gelebt haben und auch ich habe auch dort eine starke Wille gesehen, miteinander zusammen irgendwas aufzubauen. Sie hatten am Anfang davon gesprochen, dass Sie mit anderen Architekten zurück nach Afghanistan gehen wollen oder für Afghanistan etwas, einen Plan haben, etwas aufzubauen. Können Sie uns darüber Näheres erzählen, was mein Plan es ist? Und ja, gerne. Also wir haben halt mit einigen Kollegen aus gesamte Bundesrepublik versucht, eine kleine Dorf als Modell zu planen und die vielleicht auch durchzuführen. Wir haben hier die Pläne erstellt. Wir haben auch versucht, die gesamte Infrastruktur als erster Schritt darzustellen. Und wir haben auch gesagt, dass diese Leute mit Afghanen selbst gebaut werden sollten. Und durch diese Bauprozesse sollten die erlernen, zum Beispiel auch, wie man so Wasserleitungen verlegen kann, wie man eine Heizleitung zum Beispiel anschließen kann. Dass wir mit diesen Maßnahmen auch so eine Gruppen ansprechen, die vielleicht Voraussetzungen dafür haben, handwerklich sich zu betätigen. Das sollte ein Dorf wie 500 Menschen darstellen in einer Ecke Afghanistan. Das war in Charikar, das ist in Nord-Kabul, ungefähr so ungefähr 30, 35 Kilometer von Kabul entfernt. Und wir wollten natürlich dieses Projekt auch mit natürlichen Ressourcen, die vor Ort vorhanden sind, aufzubauen, damit man die Abhängigkeit dieser Rohstoffe, die wir immer von außen haben, vermeiden. Und wir wollten mit diesem Projekt auch zeigen, dass man mit natürlichen Ressourcen auch was Schönes machen kann. Und wir wollten als Alternative natürlich auch eben die Solarenergie ins Spiel bringen, dass eben die sogenannte Nullenergie, was man im Westen jetzt propagiert, dass wir in Kabul auch vielleicht sowas machen, durch Einsatz von Photovoltaik vielleicht auch Strom erzeugen können, dass wir vielleicht... Glauben Sie nicht, dass mit dem Photovoltaik die Afghaner noch mehr abhängig werden? Nein, das ist nicht so, weil wir bestimmte Rohstoffe in Afghanistan vorgefunden haben. Die Gedanken ist, dass diese Photovoltaik irgendwann in Afghanistan selbst produziert wird. Ja, also das ist so, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal zeigen, wie das funktioniert. Aber langfristig ist so, dass diese Anlagen sollten in Afghanistan selbst gebaut werden. Ja. Und dann haben wir auch eben, wir haben vorhin gesagt, dass Afghanistan 90% von Gebirgen darstellen. Und wie man diese Rohstoff eigentlich jetzt mal nutzt, wo kann man die nutzen, wo sind die Möglichkeiten, aus architektonischer, aus statischer, aber auch eben aus landschaftlicher, topografischer Situation. Und das können wirklich Leute, die hier im Westen auch mit diesen Materialien gearbeitet haben. Ich habe in Darmstadt einige Kommilitonen, aber ich habe auch eben mit SES, das ist Senioren-Experten-Service, die sind Leute, die mit 60 in Ruhestand gehen, aber die sind trotzdem bereit, in Entwicklungsländer ähnliche Erfahrungen, die schon in ihr Leben gesammelt haben, weiterzugeben. Das sind so kleine Lichtblicke, die mir eine kleine Hoffnung gibt, dass wir auch in kleine Schritte vielleicht einen Schritt zu dem befreiten Afghanistan tun können und dass wir, wenn wir ein Dorf befrieden können, das ist uns zwar ein Tropfen auf heißen Stein, aber das ist immerhin besser als gar nichts zu machen. Und deswegen appelliere ich auch an alle Fachleute, alle Leute, die jetzt hören und vielleicht ein Herz für Afghanistan haben, dass ich jeden gerne einladen würde, in diesem Prozess teilzuhaben. Es lohnt sich, das Land ist wirklich schön und die Menschen sind wirklich auch sehr freundlich. Man darf nicht Angst haben. Sicherheit wird auch sehr oft in Medien sehr hoch gezeigt und darüber berichtet. Aber wenn man vor Ort ist, dann sieht man diese Probleme nicht so beängstigend. Ich würde trotzdem appellieren, Afghanistan zu besuchen, in Afghanistan arbeiten und Afghanen lieben zu lernen. Ganz kurze Frage, Sie haben gesagt, mit anderen Kollegen, sind die auch Afghanen oder sind es auch Deutsche oder international? Also die sind auch Deutschen. Also ich habe auch mit vielen Deutschen, mein Büro, das ich momentan unterhalte, sind auch viele Deutsche. Da waren auch einige dabei, die auch sogar kostenlos nach Afghanistan geflogen sind und haben die aus Überzeugung mitgewirkt, weil die Idee sehr gut fanden. Ich bin selbst momentan an diesem Wiederaufbau des Darulaman-Palastes als zukünftige Parlamentsgebäude Afghanistan. Auch da ist es eigentlich unheimlich wichtig, dass wir ein solches Projekt natürlich mit Leuten wie Professor Wenzel aus Karlsruhe, das diese Frauenkirche in Dresden gebaut hat, mit dem zusammenarbeiten, oder Professor Kind in Wiesbaden, ein erfahrener Statiker, und einige andere Namen zu nennen. Also die sind alle wirklich, wollen was beitragen, dass dieser Problem, Mangel an Fachkräfte entgegenzuwirken und dass man dort auch irgendwas Positives bewirken kann. Dann bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, dass Sie hier waren und wünschen natürlich Ihnen viel Erfolg und auch eine rosige Zukunft für Afghanistan. Danke. Ich danke Ihnen auch und ich hoffe, dass durch diesen Beitrag Ihr Programm einigermaßen gut gestaltet zu haben. Das auf jeden Fall.